Am 28. April 1993 stirbt die sowjetische Fliegerin und Offizierin Valentina Stepanovna Krisodubova in Moskau. Etwa zur selben Zeit hatten meine Eltern ungeschützt Sex. Wenn man einen Zeitraum von etwa 2 Wochen annimmt, in dem ich höchstwahrscheinlich gezeugt wurde, könnte ich alternativ zu Frau Krisodubova auch die Reinkarnation von Lisette de Caves sein, einer französischen Pianistin. Sie spielte 1932 unter Anleitung desselben das 3. Klavierkonzert von Sergei Sergejewitsch Prokofjew, der auch in Moskau verstarb, aber fast genau 40 Jahre vor Krisodubova. Ob Krisodubova, de Caves oder Prokofjew oder zumindest dessen Stück Peter und der Wolf ein Begriff war, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren, zumindest nicht mit Hilfe von Wikipedia als einziger Quelle. Es ist aber wahrscheinlich, denn Krisodubova absolvierte erst ein Klavierstudium, ehe sie zu einer von 3 Frauen wurde, denen als allererste in der sowjetischen Geschichte der Titel Held Sig der Sowjetunion verliehen wurde. Wessen Reinkarnation ich noch sein könnte, ist Johannes Schäfers, wie Krisodubova auch am 28. April 1993 verstorben. Ich als Schäfers Reinkarnation wäre jedoch höchst unwahrscheinlich, bedenkt man, dass sein Karma-Punkte-Konto viel zu weit ins Minus geraten sein muss, um als privilegierter weißer mitteleuropäischer Nerd wiedergeboren zu werden. Aber, und jetzt wird es besonders interessant, auch Kim Jong-in alias Kai, ein südkoreanischer Tänzer, Sänger und Schauspieler, könnte ebenfalls die Reinkarnation Krisodubovas, de Caves oder Schäfers sein. Man wird es nicht erfahren. Fest steht nur, dass die Dinge vielleicht oft gar nicht so eng miteinander verwoben sind, wie man sich das vielleicht vormachen wollen würde. Und fest steht auch, dass ich seit 3 Tagen kaum geschlafen habe. Woher das kommt, ist so unbekannt wie der Werdegang meiner Seele oder wie auch immer man das nennt, dass das ständig reinkarnieren muss, ehe es irgendwann ins Nirvana gelangt. Fest steht auch, dass Nirvana um meine Reinkarnation aka Geburt herum ihre letzten Konzerte gaben und Kurt Cobain Anfang April tot aufgefunden wurde. 1 Jahr zu spät, um seine Reinkarnation zu sein. So ein Pech aber auch. Oder sollte ich mich doch eher glücklich schätzen? Erstmal recherchieren, wie das jetzt noch schnell war. Überdosis und Selbstmord, Mord, Totschlag, Unfall? Das will man als Reinkarnation vielleicht doch nicht übernehmen. Erst einmal Kaffee, erstmal recherchieren, erstmal Packerlsuppe, erstmal Bier, erstmal Aspirin, erstmal in die Horizontale. Von Schlaf kann wieder keine Rede sein, erstmal offenen Auges nachträumen, erstmal offenen Auges dahin vegetieren, morgen wieder Packerlsuppe. 400 Menschen suchen via Google monatlich nach Zeugungstag berechnen. Dieses Monat bin ich einer davon. Der wahrscheinlichste Zeugungstermin zu meinem Geburtstag ist der 22. April 1993. Möglich ist der Zeitraum zwischen 8. April und 6. Mai. Wem ich also bisher noch gar keine Beachtung geschenkt habe, sind die Anfang Mai Gestorbenen. Das wäre zum einen Inge Stolten, quasi ein Gegenteil von Johannes Schäfer und damit karmapunktemäßig schon wahrscheinlicher. Auch interessant Julio Gallo, Mitbegründer des weltgrößten Weingutes, oder Pierre Bérégovoy, der einen Tag vor Gallo starb durch eine Kugel, die er sich allen Anschein nach selbst in den Körper gejagt hat. Am Tag nach Gallo starb außerdem Robert De Niro, Senior natürlich. Aber dass ich erst im Mai reinkarniert sein soll, ist grundsätzlich leider unwahrscheinlich. Leider aufgrund der folgenden Persönlichkeit: Ivy Benson, britische Bandleaderin und Gründerin der reinen Frauenband Ivy Benson and Her Rhythm Girls. Das war 1939, ein Anagramm meines Zeugungsjahres wohlgemerkt, wäre also passend. 1975 wurden in Großbritannien reine Frauenbands im Übrigen verboten. Mein Magen knurrt. Erstmal Fertigpizza. Erstmal Kekse, erstmal Cola, erstmal Kaffee, erstmal recherchieren. Da muss es doch irgendwo einen Zusammenhang geben. Da muss doch irgendwo eine Nähe bestehen. Soll das alles wirklich einfach unzusammenhängende Zufälle sein? Wo ist die Verbindung von De Niro zu Krisodubova? Was hat Schäfer mit Stolten zu tun? Welchen Schmetterlingseffekt hat Gallo ausgelöst, dass Bérégovoy zum Schluss kam, es sei eine gute Idee, den Abzug zu ziehen? Mir will in meinem dunklen, vom Bildschirmlicht beleuchteten Kämmerlein kein Licht aufgehen. Wo hat das alles begonnen? Wer hat meine Reinkarnation zu verantworten? Bin ich etwa langsam am Durchdrehen? Bin ich überhaupt eine Reinkarnation? Und wenn nicht, was bin ich dann? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal länger als 3 Stunden geschlafen? Der Timer piepst. Ach ja, die Pizza. Im Wikipedia-Artikel klingt alles nach Suizid. Cobain soll sich selbst umgebracht haben, natürlich. Abschiedsbrief, it's better to burn out than to fade away. Davor schon Suizidversuch mit Beruhigungsmitteln, Heroin, Überdosis, Kopfschuss aus dem eigenen Gewehr. Ergibt Sinn. Interessant aber, wer seine Reinkarnation sein könnte. Die Leute sind heute 25 Jahre alt. Es sind zum größten Teil FußballerInnen, SchauspielerInnen und Models, die mit 25 schon so viel erreicht haben, dass ihnen ein Wikipedia-Artikel zuteil wurde. Ich klappe den PC zu. Ich kann mit meinen Recherchen ja gar nicht alle potenziellen Reinkarnationen ausfindig machen. Was, wenn ich die Reinkarnation der alten Nachbarin meiner Eltern bin? Die hatte doch bestimmt keinen Wikipedia-Artikel. Ich resigniere. Das Internet, die Menschheit, sind mir eine Nummer zu groß. Das mit der Reinkarnation ist mir zu überwältigend. Was, wenn Leute wie Beregovoir und Cobain den Fluss der Dinge durcheinander gebracht haben und die Menschen gar nicht nach Plan reinkarnieren konnten? Was, wenn alle MörderInnen, Krankheiten, Unfälle und andere unnatürliche Todesursachen den Plan durcheinander bringen? Berechnen die Planmachenden das überhaupt mit ein, dass man nicht nur an Altersschwäche stirbt? Man wird es nicht erfahren. Fest steht nur, dass die Dinge vielleicht oft gar nicht so eng miteinander verwoben sind, wie man sich das vielleicht vormachen würde. Und fest steht auch, dass ich womöglich seit Monaten kaum geschlafen, kaum gegessen habe. Fest steht, dass nichts feststeht. Durch die Jalousien fallen feine Streifen Licht ins Zimmer. Ich muss wieder daran denken, dass die so heißen, weil alte weiße Männer eifersüchtig waren, dass Blicke auf ihre Angetrauten geworfen werden konnten. Ich muss wieder daran denken, dass es draußen auch noch eine Welt geben soll, jenseits der Wikipedia-Artikel, in der auch Menschen sterben und womöglich reinkarniert werden. Ich muss wieder an Grisodubovatika von Prokofjew denken. Wir sterben alle irgendwann. Und nimmt man diese drei Menschen als Referenzgruppe, sterben die meisten von uns in Moskau.